Hannover. Die evangelischen Bischöfe in Niedersachsen haben an Heiligabend die Zwillingsbotschaft des Weihnachtsfestes in den Mittelpunkt ihrer Predigten gestellt. Der hannoversche Landesbischof Meister rief zur Hoffnung und zum Engagement trotz aller Kämpfe und Katastrophen auf. Mit Weihnachten sei ein Licht in die Finsternis der Welt gekommen, sagte Meister in der Marktkirche in Hannover. Wer in der Familie Versöhnung stifte, die Menschenwürde gegen Hassparolen verteidige oder als Politiker den Schutz der Schöpfung in den Mittelpunkt sei ein Beispiel dafür. Auch der braunschweigische Landesbischof Mainz rief zu tätiger Nächstenliebe auf. Es gebe einiges zeitlicher Parolen und der Hetze gegen Minderheiten viel Grund, sich mit aller Kraft dafür einzusetzen, dass Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit erhalten werden, meint im Braunschweiger Dom. Kabul. Bei einem Angriff auf Regierungsgebäude in der afghanischen Hauptstadt sind mindestens 26 Zivilisten und ein Polizist ums Leben gekommen. Zudem wurden nach Angaben des Innenministeriums drei Angreifer getötet. Mindestens 17 Menschen seien verwundet worden. Vor dem Ministerium für öffentliches Bauwesen war am Nachmittag eine Autobombe deponiert. Danach stürmte auch zwei Angaben zufolge ein unbekannter Angriff von angreifern nahegelegene Gebäude des Ministeriums. Sozial- und von der Polizei wurden auch am weiteren Bewegungsgebäude in der Umgebung. Mittlerweile soll die Zeitung mehr an die Polizei wurden Polizeigebäude in Sicherheit gebracht. Ob die noch Seiten in den dritten Gebäude befunden, ist unklar. Das Gebiet im Ostkasten wurde weiträumlich abgesperrt. Bisher bekannte sich niemand zu dem Anschlag. Jakarta. Zwei Tage nach dem Tsunami in Indonesien ist die Zahl der Toten nochmals gestiegen. Nach Angaben der Behörde kamen 373 Menschen ums Leben. Etwa 1500 wurden verletzt, fast 130 werden noch vermisst. Für die Suche nach weiteren Opfern und Überlebenden des Tsunamis schickten sie rund 2000 Soldaten und Polizisten in die Katastrophe. US-Präsident Trump hat die Notenbank Federal Reserve erneut scharf angegriffen. Der US-Präsident schrieb auf Twitter, die Fed sei das einzige Problem, was die amerikanische Wirtschaft habe. Die Währungsreserve hat kein Gespür für den Markt. Trump hat die Notenbank und sein Vorsitzender Jerome Powell und Nachfolger in den vergangenen Monaten immer wieder massiv kritisiert. Bei dem Verhandlungen als Präsident unüblich. Die Staatsanwaltschaft und Polizei am Nachmittag mitteilten, das Amtsgericht Bauhausen hat das Projekt gegen den 21-Jährigen wieder aufgehoben. Das Gericht habe einen vollen Tatverdacht verneint, hieß es weiter. Der Mann wurde nach knapp zwei Wochen wieder aus der Untersuchung verlassen. Gegenwärtig wird gegen Hals an die Verständnis von einem anderen Mann übernommen und in einem Waldstück in Thüringen abgelegt zu haben. Diese Aussagen widerrief er später. Die neunere Gepäckli war im Jahr 2001 auf dem Heimweg seiner Schule verschwunden. Im Juli 2016 haben Teile ihres Geländes in einem Wald in Thüringen gefunden. Das Wetter. In der Nacht verbreitet es bewölkt und stellenweise leicht daneben. Tiefstwerte 5 bis 0 und im Oberhaus des Meeres 2 Grad. Morgen viele Wolken, nach Westen und Norden noch etwas Sonne, meist trocken, 4 bis 8 Grad. Und die weiteren Aussichten. Am Mittwoch viele Wolken, teils auch Sonne und meist trocken, teils 4 bis 9 Grad. Und am Donnerstag stark mit bewölkt und gebietsweise Regen, teils 5 bis 9 Grad. Das waren die Nachrichten. Der Glocken. Es ist Abend, Sie haben Gruß an Bord eingeschaltet. Wir grüßen Sie uns zuhören, ob in Norddeutschland am Radio an Heiligabend oder an Bord von Massenbusfrachtern, Tankern, Venusfrachtern, Schleppern, Küstenmotorschiffen, Kreuzfahrtschiffen, auf allen Schiffen, auf allen Weltmeeren, so Weihnachten. Gut an Bord in diesem Jahr aus den Flugzeugen im Hamburger Hafen. Wir senden natürlich auf NDR Info, aber auch online und über Postbilder, damit man uns überall hören kann. Die Grüße an den Seeleute werden seit 1953 im Norddeutschen Rundfunk ausgestrahlt an Heiligabend. Die Jungen zum 65. Mal. Und wir haben viele Gäste, die sich helfen wollen. Und mit dabei ist auch die Lars Minnes Band mit den Gästen Wolfgang Pinto und der Sängerin Isabella Rock. Moin, du, wir sind alle durch, ganz schön durch, und wir alle durch. Was geht hier, so verbringt, in unserem Wort, mit Grüßen und Wind. Moin und Gunther, und sind die Zähne. Davon spreche ich, und zwar um Fidel Labrador. Was war mit dem? Fidel Labrador hat 25 Jahre auf deutschen Schiffen gearbeitet, ist dann in Rente gegangen und hat mit 69 Jahren einen Herdenfahrt erlitten. Sein großer Traum war, und jetzt konnte er sich nicht erfüllen, in 900 Rente, noch einmal zurück zu seiner Frau, seinen vier Kindern und seinen vier Enkelkindern. Er konnte nicht mehr mit uns sprechen, sondern er wusste von seinem Wunsch. Er konnte so nicht gehen und deswegen haben wir eine Spendenaktion ausgerufen und die haben wir dann, und weit darüber hinaus haben eine Summe von über 12.000 Euro gespendet. Wir haben dann einen Flug organisiert, wir haben einen Arzt, einen sozusagen kontaktieren können, der das umsonst gemacht hat und begleitet hat. Die Krankenschwester waren wir, der war Aufwand, aber Ende November war es dann vorbei und er ist gut angekommen bei seiner Familie, die ihn jetzt für die letzten Wochen finden wird. Und dann zu Hause sind. Das ist eine großartige Weihnachtsgeschichte. Ein kleiner Weihnachtself, dann darf man da auch Elfe. Ihre Tochter, Franzi Liebe, steht hier mit, die Tochter von Franzi Liebe, die wir eben gehört haben. Du warst in diesem Jahr auch unterwegs, 6 Wochen lang auf den Philippinen und hast ja da ja auch vor Ort ein Bild gemacht, wie die Seeleute so leben. Was hat dich am meisten beeindruckt? Am meisten hat mich diese Gastfreundschaft beeindruckt. Man ist wirklich da angekommen, es war im Frühling und ich bin da angekommen. Und am nächsten Tag war ich schon auf der Geburtstagsfeier von dem dritten Enkel von irgendeiner Cousine, von meiner Direktorin. Und es war wirklich wundervoll. Nimmt ihr jetzt irgendwas auch mit? Also eine andere Einstellung vielleicht? Ich meine, offene Arme, offene Türen, hat das dann mal anders schon in die Gene gekommen, oder? Wie vieles jetzt anders, das Leben in Deutschland. Man sagt das immer so schön, wir haben es wundervoll. Uns geht es so gut, aber wenn man wirklich in so einem Land war und nicht nur so zum Urlaub und man hat so schön gegen gesehen, sondern auch mal schön leer, dann merkt man natürlich, wie gut wir haben und wie viel wir helfen sollten, welche mehr wir machen sollten. Und du hast auch ein bisschen Landessprache gelernt. Ist Philippinisch, du kannst also auch in Landessprachen Gebiete absetzen. Weil die Gaffern fast so, da hast du Fieber, Städtepartnerschaften haben große Bedeutung, weil sie eine internationale Stadt sind und über die Städtepartnerschaften sind wir mit den Kontinenten im Austausch. Es gibt ja immer wieder Reisen, Kulturprojekte, wissenschaftlicher Austausch und das ist immer ein Antrieb nochmal, etwas zu tun, wo auch ohne eine Städtepartnerschaft vielleicht gar nicht gekommen wäre. Und deswegen hilft uns das schon auch, die Städtepartnerschaft von Marseille, weil sie alt, die wir gerade gehört haben, 60 Jahre alt, aber die ist nochmal ganz aufgefrischt worden vor kurzem. Anlässlich des Jubiläums und wir haben ganz viele französische Gäste im Rathauskreis. Wie sieht denn so eine kulturelle Partnerschaft, eine Partnerschaft generell aus? Wie wird das gelebt? können Sie richtig, was das so für meine Selbstverhältnisse, wir haben zum Beispiel jetzt in diesem Jahr eine Vereinbarung unterzeichnet, dass die Hafenbehörden von Marseille und Hamburg miteinander kooperieren, also sich austauschen über moderne Themen, wie zum Beispiel die Digitalisierung des Hafens oder die Umweltschutz im Hafen, Landstromversorgung. Das sind ja Themen, die uns alle auf der Welt in den Häfen bewegen. Und da ist es sehr gut, wenn man seine Kompetenzen zusammenzieht, also Erfahrungen austauscht und gemeinsam mit ihnen angeht. Sie stehen jetzt hier auch nur im Hafengebiet, im Duftgarten. Das ist vom Schiff aus, glaube ich, einfacher zu erreichen, als wenn man mit dem Auto hier anreist, wie wir das heute alle gemacht haben. Stimmt das denn noch, wenn es im Hafen gut geht, geht es der Stadt auch gut? Ja, ich denke schon, denn es ist immer ein Zeichen von wirtschaftlicher Aktivität, denn die Wirtschaft brummt, wenn die Weltwirtschaft gut läuft, dann ist ein großer Warenaustausch. Das kommt dem Hafen zugute, das sind dann viele 10.000 Arbeitsplätze, aber auch der Rest der Wirtschaft profitiert davon. Und deswegen ist der Hafen das Herz unserer Wirtschaft und wenn dieses Herz nicht schlägt, dann ist es für die ganze Wirtschaft gut. Und an Bord bedeutet natürlich auch eine Schiffung. Grüße von hier in die Welt hinaus, Herr Schenker. Ich werde begrüßen die Kapitäne und die Besatzung der Hamburg-Leutschiffe, unserer Hamburger Traditionslehrerei, die jetzt über die Fahrradreise in die Weltmeere fahren. Und ich wünsche euch allen gute Fahrt und auch gutes Ankommen. Herzlichen Dank für Ihren Besuch. If you can find the king, I'll be in the cover. Why not the folks in the I'm uns vorstellen. Familie Arkenberg. Die gehören alle dazu? Ja, das sind wir. Das sind die kleine Marie. Marie, und wie sind? Ich bin die Mama, ich bin Angela. Ich bin Nina. Bitte. Ich bin die Mutter, Martina. Und den roten Mann hat ihr auch mitgebracht. Ich bin der Bruder, Jan. Martina, wie heißt ihr Sohn, wo ihr gehört? Der heißt von Christoph und er ist momentan auf der Virginia Trainer. Ist heute Morgen in meinem Familie in Panama eingelaufen. Und ich hoffe, dass er diesen Sendung dann wird, wenn er aus San Juan in Puerto Rico ausgelaufen ist. Da hat er gerade Wache und dann hoffe ich, dass er das hören kann. Ihr Gruß bitte. Sein Christoph, ich wünsche dir von ganzem Herzen frohe Weihnachten. Grüß bitte den Kapitän und den Rest der Mannschaft ganz herzlich und denk dran, ich liebe dich. Und jetzt komme ich zur Verlobten. Ich vermisse natürlich Ben sehr und man ist ja irgendwie allein jetzt, dass Ben da ist. Und deswegen ist es schön, dass wir auf diesem Wege verbinden können. Haben Sie etwas in den Koffer geschmuggelt? Tatsächlich ja, so ein kleines Geschenk und auch eine Briefe, die immer so. Ich habe ihn dafür geöffnet. Jetzt die schwierigere Frage. Hat er ein Geschenk für Sie hinterlassen? Ich glaube nicht. Aber danke für das Geburtsgeschenk, Lisa. Ihr Großvater. Ja, ich vermisse dich sehr und es ist schön, wenn du bald wieder da bist. Und es ist vielleicht doch anders als sonst. Und ja, ich vermisse dich sehr und ich vermisse dich. Jetzt bin ich aber auf der Suche nach der kleinen Marie. 2 Jahre alt, haben Sie gesehen. Die trägt rosa. Ah, Marie, du wolltest doch auch mit dem anderen Gerät oder? Dann übernehme ich das. Hallo, liebe Onkel Sven. Du weißt ja, Marie redet normalerweise ganz viel und ganz gerne mit dir. Und sie wünscht dir natürlich auch von ganzem Herzen frohe Weihnachten und fragt dir ganz besonders darauf, dass du bald wieder da bist. Deiner Birthday. Willkommen zu dir. Ihnen gesprochen, war jetzt Peter Witt von Julian Reinke, Ihren Freund. Herzlich willkommen, ihr beiden. Wir sind froh, dass er diesmal da ist. Ja, auf jeden Fall. Es war auch eine knappe Geschichte, aber wir haben es geschafft. Im vergangenen Jahr sind Sie auf der NYC-Silvester-Anfahrt gewesen. Haben Sie unsere Grüße gehört? Sagen Sie nichts Falsches jetzt. Also ich habe die Grüße gehört, aber es kommt leider nicht also auf der Frequenz an. Ich habe es mir später runtergeladen und habe es dann lange erst im Januar hören können, aber das war genauso schön. Abends auf der Kuppel gesessen, so lange rausgeguckt in die Sterne und dann, wenn man dann so eine schöne Nachricht hört, dann freut man sich irgendwie. Können Sie uns mal ein bisschen erzählen, wie das ist dann an Weihnachten und Antwort feiern? Ja, es kommt immer darauf an, ob man noch draußen ist oder ob man jetzt auf See ist. Wenn man auf See ist, ist es immer ein bisschen besser, obwohl man natürlich auch am Hafen nicht an Land gehen kann, wie zum Beispiel hier in Duckheim, das ist nicht toll. Aber ganz viele müssen arbeiten und es ist schöner, wenn man die Zeit auf See hat. Das läuft dann so, dass der Koch dann ein großes Buffet macht. Die Filipinos, die machen hier Baboy, ihr Sackmusik, das ist der Spanferkel. Und da wird groß aufgefahren und schleifen gibt es von der Reederei so einen kleinen Kühlschrank. Da wird dann ein Weihnachtsgeschenk gekauft für jeden. Oder manchmal gibt es auch sowas wie Dichtung, dass dann jeder für den anderen was macht. Und das ist einfach ganz schön. Also es ist Abwechslung und es macht Spaß und alle freuen sich ein bisschen, vor allem wenn man ja selbst von der Familie ist. Also man rückt ein bisschen mehr zusammen, kann man das sagen? Doch schon. Also man rückt mehr zusammen. Heutzutage ist es so mit den vielen Nationalitäten, die an Bord sind, dass man nicht mehr so viel macht wie früher, oder von älteren Kapitänen oder so, also da sind zusammen Karten gespielt und so. Heute ist das nicht mehr ganz so, aber gerade an so Feiertagen ist es tatsächlich so, dass man sich dann trifft. Dann wird die Karaoke-Anlage angeschmissen oder dann wird auf der Playstation gespielt und dann wird da ein Turnier gemacht und der Beste, der gewinnt dann irgendwas und das ist dann schon schön, ja. Ich bin jetzt gerade bei Wally Gottschall. Moin! Ja. Und Sie sind auch nicht allein gekommen. Wir haben wen mitgebracht? Meine Tochter und meine Partnerin. Und die Tochter ist auch noch ziemlich klein. Wie alt ist sie? Das ist die Marit, die ist auch noch alt. Marit. Und das heißt, waren Sie dann auch auf See, als Marit geboren wurde? Nee, zur Geburt bin ich da gewesen. Vor 2 Jahren war ich dann bei dir, hat mich geküsst. Damals 46 Jahre alt. Ein Monat tot gewesen und dann für mich zur Geburt zurück gewesen, dass wir das alles so gemeinsam durchgehen konnten, als wir sprechen. Du, das ist schon ein wichtiger Moment, oder? Man fragt sich schon, all die Seefahrer, Matrosen, was passiert hier überhaupt eben auch einiges? Da ist zu Hause einiges los, zum Beispiel die Worte Weihnachten. Wir sind die Fahrer schon begrüßt worden, falls die waren vorher schon nicht dabei, sondern haben es aus der anderen Perspektive erlebt. Aber an sich die Frage, wie ist das an Bord, dass es diese eine Monat kommt? Ja, das ist schon gut. Ich hatte ja schon die Vorabinfo, dass ich da Heiligabend am Festival Radio anstellen sollte. Also ich glaube, es kann einfach sein, dass ich Heiligabend nur im Hafen war. Ansonsten immer auf See, was schon der bequeme Teil ist, weil wir doch ein bisschen mehr Ruhe haben und Zeit haben, das ein bisschen zu selektieren, zumindest an Bord mit der Mannschaft zusammen. Im Hafen ist halt auch immer Spaß. Erklären Sie das mir als Leihnacher. Ich hatte gedacht, gerade im Hafen, da schmeißt man den Anker, da macht man sich fest und dann geht die Karte los und auf hoher See ist immer was zu tun. Im Hafen ist Arbeit, sehe ich nur noch. Und Sie waren gerade einmal, Sie hatten beides, einmal Hafen, einmal unterwegs. Wie stellt man sich das vor? Die Schichte gehen ganz normal weiter und trotzdem gibt es was besonders Feines zu essen oder wie äußert sich Weihnachten? Man hat einen Tagesdienst für die Wachoffiziere, die haben ihre Wachroutine, aber nichtsdestotrotz, die Besatzung hat dann meistens mittags frei, dann wird alles vorbereitet für den Abend. Die Kombüse ist hoch beschäftigt, jeder weiß, wo es geht. Und dann, ja, die Offiziere, die werden dann hier so ein bisschen abgelöst, dass dann quasi jeder mit teilnehmen kann, zumindest wenn es vorher 2 Stunden. Und dann geht es nochmal weiter. Und jetzt Weihnachten zu Hause, das ist die nächste Frage. Haben Sie denn noch eine Grunddankbarkeit, ist es für Sie was noch Größeres oder ist das jetzt einfach mal der normale Zustand? Ja, das ist natürlich schon was Besonderes, wenn man ja auch weiß, dass es eben auch anders geht, dass man auch See sein kann. Aber wie gesagt, dieses Jahr zu Hause, man genießt es natürlich noch ein Stück weit intensiver. Jetzt haben wir auch gerade in Familie, mit der Kleinen, das ist halt auch noch was anderes. Und ja, wir genießen einfach die Zeit. Und wir wünschen Ihnen auch von Weihnachten. Sie hören das Lachen, schönen Welten empfangen. Isabella Rapp, vielen Dank. Noch sind wir nicht still, noch gerne schlafen begrüßen und wir werden begrüßen. Ich rufe jetzt die Brigade auf, vor gerade vor Griechenland unterwegs. Einen wunderschönen guten Abend, ich bin der Kollege auf dem Matthias-Rick. Ich bin der Kommandant der Ausrufung und melde mich auf die Lüge. Herr Rick, wie geht es Ihnen und Ihrer Besatzung am Heiligen Abend? Was ist es aber Ihnen auch? Wir werden am Heiligen Abend mit großen Teilen der Besatzung an Bord verbringen, haben einen Weihnachtsbaum mit dem Flugdeck auf dem Feld der Brigade und werden gemütlich in großer Runde Weihnachtsessen durchführen. Und es wird auch bestimmt das ein oder andere Geschenk geben. Wie viele Mann Besatzung haben Sie im Moment auf der Fregatte Ausflug? Wir sind derzeit über 200 Leute auf der Fregatte und haben eine prima Besatzung hier zusammen, auf die ich sehr stolz bin. Das wird also ein größeres Weihnachtsfest. Können Sie denn lieber die weiteren Weihnachtsfeiertage auch im Ausgang oder sind Sie im Einsatz? Wir sind zwar weiter im Einsatz, haben aber über die Weihnachtsfeiertage keine harte Liegezeit und werden dann nicht in den See sein. Insofern haben wir auch die Chance Weihnachtsfeiertage. Sie haben Ihre Top-Crew schon angesprochen, Herr Rick. Was wünschen Sie sich doch, wenn Sie morgen sind? Ich wünsche mir erstmal Zufriedenheit und bei dem Thema, dass man ja mit einer Handzeit macht, sondern hier, das wünsche ich mir für die Besatzung, die angesprochene Besatzung, das wäre mir sehr wichtig. Das wünschen wir Ihnen natürlich auch und Sie können jetzt noch grüßen, wenn Sie sehr gern. Ich würde gerne meine Familie grüßen, meine Frau Patricia, meine Kinder Tim und Mia, weiteren Familienangehörigen, Nachbarn und Freunde. Ich bin in Kanbar, wünsche euch allen ein gesegnetes und fröhliches Weihnachtsfest und freue mich auf unser vieles Leben. Herr Rick, für Sie auch ein frohes Weihnachtsfest und bei Ihnen sind dort mehr Menschen, die grüßen müssen. Ja, ich danke, dass wir so lange Zeit haben. Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin der Edel und der Navigator von Kitscher an Bord ist gerade Ausflug. Ich wünsche auf diesem Weg alles lieb, die kleine Mimi, den kleinen Maschi, meine liebste Ehefrau, Maschi, natürlich alle anderen Familienangehörigen, Freunde und Bekannte und ganz sicher alle die Kameraden, die ebenfalls mit Einsätzen unterwegs sind und das Weihnachtsfest in die Schlaufe zu bringen. Wir wünschen schönes und ein schönes Weihnachtsfest. Schönen guten Abend, mein Name ist Sebastian Spencerik, an der Gruppe von Deutschland. Ich wünsche all meinen Kameraden auf der Fregatte Ostsee ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Ich freue mich, meine Familie, meine Freundin und meine Freunde schon bald wiederzusehen. Liebe Grüße, euer Basti. Schönen guten Abend, hier ist die Stadt von Bayern nach Bundesberg. Ich wünsche meiner Familie, meiner Freundin und all meinen Kameraden, dass das Ostsee ein Weihnachtsfest. Das war Teil des Sternen und einen guten Rutsch ins Jahr. Viele Grüße aus dem Mittelmeer bei der Heimat. Hier ist der Jascha Moll, Offizier auf der Brigade Ostfurt. Hallo Mama, hallo Papa, hallo Kira, hallo meine lieben Brüder und Familie. Ich wünsche euch allen auf dem Mittelmeer einen schönen Tag und ein schönes Weihnachtsfest. Herzlichen Dank an die Soldaten Ausflug in der EG für Ihre Grüße und wir grüßen natürlich die Verrückte. Frohe Weihnachten an Sie und Ihre Familie zu Hause. Die Deutsche Marine in Hamburg hat in diesem Jahr einen neuen Landeskommandanten bekommen, Kapitän zur See Michael Gist und er ist heute auch bei uns wieder bei Gruß an Bord. Okay, schön, dass Sie hier bei uns sind. Sie sind erst seit ein paar Monaten im Amt in Hamburg. Sind Sie schon richtig angekommen? Also das weiß ich nicht. Ich bin am 22. März hier in Hamburg auf diesem tollen Innenposten und erlebe es jetzt bis zu diesem tollen Abend jeden Tag wahnsinnig faszinierend und interessant. Es sind ganz tolle Menschen, nach ganz tolle Veranstaltungen und es macht mir eine Riesenfreude, hier quasi der erste Soldat Hamburgs zu sein für die Bundeswehr-System. Das ist noch immer noch fast 6.000 Beschäftigte hier in der Stadt. Und das ist an der Schildfertig. Das Landeskommando ist wirklich im Leben der Hansestadt viel mehr eingebunden als die Bürger allgemein, glaube ich, gewesen. Also haben wir uns was die Sicherheit, Sportveranstaltungen, warum ist das eigentlich? Ja, das sind Aufgaben, die die Streitkräfte des Bundesrepublik Deutschland im territorialen Bereich, also im Inland, ganz normal wahrnehmen. Und im Bundesland Hamburg sind wir eben im Landeskommando der Federführung. Wir sind so eine Stichworte genannt, Sport, Sportförderkunde Hamburg, Kinder Waldemars und Viele andere Supersportler, die sind Soldaten, gehören zu uns auf dem Landeskommando. Eine andere ganz tolle Geschichte ist eben von der Geburtstag, wo wir zusammen mit der Wirtschaftsbehörde und HPA die Schiffsbesucher organisieren. Also alle Schiffsbesucher aus dem In- und Ausland, das machen wir. Und das sind natürlich schöne Aufgaben. Nun waren, bevor Sie das Schiff übernommen haben, selbst natürlich auch auf hoher See unterwegs. An solchen Schiffen waren Sie jetzt stationiert und das hat man auch wieder mit dem Fernweh verbunden. Ja, das ist richtig. Also das Fernweh dauert unverändert an. Ich bin jetzt 2 Jahre nicht mehr an Bord, das ist richtig. Ich war in jungen Jahren auf Linienufern unterwegs. Ich war später auf Fregatten unterwegs, war auf Kommandant einer Fregatte und hatte auch mal ein Jahr in der französischen Marine. Wir haben ja heute vorhin schon ein bisschen was gehört zum deutsch-französischen Verhältnis. Also da habe ich auch schöne Erinnerungen, übrigens auf Weihnachten an Bord auf diesem Schiff in der französischen Marine. Danke, ja, selbstverständlich grüße ich erstens mal die Soldatinnen und Soldaten meines Kommandos, also die tolle Truppe. Und dann grüße ich natürlich all die Kameraden und Kameradinnen der Bundeswehr und der Marine, die jetzt gerade im Einsatz sind. Für die Marine sind es eine Korvette, die Oldenburg, die vor dem Niemann steht. Einsatzgruppenversorger von der Ägäis, die Fregatte aus Großbritannien genannt wurde, die auch in der Linie operiert. Ich freue mich alle, wünsche eine friedvolle Weihnacht und eine sichere und glückliche Einführung in Weihnachten. Christian Herrmann, der Kommandant der Hamburg, der Fregatte Hamburg. Herzlich willkommen. Herr Herrmann, wie war der vergangene Jahr auch schon bei uns? Da mussten Sie leider vermelden, dass man ein bisschen reparieren musste am Schiff. Aber das Schiff geht gut jetzt, oder? Ja, das Schiff geht wunderbar. Wir haben die Reparaturen nach bestimmten Gründen so wert erfüllt. Und sind dann zum Beispiel auch noch hier in Dienstwochen. Aber wir sind jetzt gesagt, 47 Tage in der Bahn. Und mit ganz exotischen Werten mit dabei ist, weil wir dann natürlich das eine oder andere was eingerichtet wurde, auch bei Proben mussten. Und dann ist dann mit einer Prognose kommen, auf einem guten Wege. Und dann ist so im April, Mai des nächsten Jahres die volle Einsatzfähigkeit wieder zu haben. Und dann auch wieder den Platz zur Verfügung zu stellen. Herr Mann, wie viele Landbesatzungen sind heute Abend an Bord, an Heiligabend? Und wer muss da heute arbeiten und wen müssen Sie grüßen? Na, wir werden heute Abend eine relativ kleine Besatzung an Bord haben. Es sind 5 Wachgänger, die da sind, die sicherstellen, dass wir Schäden an Bord auftreten und die sofort angenommen werden können. Insofern würde ich sehr gerne meine Besatzung, die momentan an Bord ist, recht herzlich grüßen. Macht euch einen schönen Abend. Ja, und so weiter, es halt dies zu wünschen. Herzlichen Dank. Muss ich sagen, der Herr Rammersdorf, der ist Kapitän und aber auch Vorsitzender von PIA, Cruise Lines International Association. Ja, ist auch die Weltkreuzfahrtvereinigung für Deutschland vertreten. Herr Rammersdorf, schön, dass Sie bei uns sind. Ich würde sagen, Sie sind Experte der schönen Kreuzfahrt-Szene im Bahnhofsdorf bei den 18. Ja, wir haben große Glück, dass unsere Arbeit die jedes Jahr wächst. Und das ist auch in 2018 wieder so gewesen. Wir werden weltweit in diesem Jahr auch mit 25 Millionen Passagiere erreichen. Das ist schon relativ viel. Und hat sich wieder die Jahre kostenlos gesteigert. Was wäre denn so Ihre Traumkreuzfahrt? Meine Traumkreuzfahrt ist unter dem Grundsatz, das hat einen ganz einfachen Grund, Grundsatz ist, was Mobilfunk angeht, relativ schnell erschlossen. Das heißt, also während der Kreuzfahrt funktioniert das Herz nicht. Dann wäre an Weihnachten nicht so was abfallen. Das kommt aber noch an der Anruf. Jetzt brauche ich mich gar nicht zu fragen, Herr Sommer, aber es gibt schon Leute, die sich nicht mehr spielen. Davon gibt es ganz viele. Gerade an einem Tag wie heute zu Weihnachten, finde ich, ist es genau die richtige Gelegenheit, weil die ganzen Crews, diese wunderbaren Menschen, die wir auf dem Schiff haben, zu grüßen. Weil die 365 Tage im Jahr den Passagieren eine wunderbare Zeit, einen tollen Urlaub auf den Schiffen gestalten. Und ich denke, heute ist auch unter anderem damals ganz kräftig Dankeschön zu sagen zu denen, die auf den Schiffen diesen Urlaub machen. Vielleicht noch ganz kurz die Nachfrage, öffnen sich dann auch an Bord mehr Türen? Also normalerweise ist ja schon so, dass die Passagiere und die Crew einigermaßen getrennt sind. Ist das an Weihnachten anders? Ist das durchschnittlich? Wir haben auf dem Schiff zwei Gruppen, das sind Passagiere auf der einen und auf der anderen Seite. Und das ist schon auf der anderen Seite. Natürlich ist das die Gruppe einer Allianz, die ja besonders gefordert ist, weil sie eben das Programm gestaltet, weil sie meistens dort arbeiten. Aber es sind die Gruppe auch die Wasserstoffe intern für die Belastungsbeziehungen. Und aus Erfahrung kann ich sagen, es ist so, wir haben auf dem Schiff, das ist auf der Flaggschiff, wir haben diese professionellen Menschen, die weit weg von der Arbeit, manchmal in der Karibik, bei 30 Grad geschaffen, beim Plastikweilersbau und ähnlichen Dingen, hier sind das entspannt und sind einfach ein bisschen distanziert mit seiner Funktion. Aber es gibt dann irgendwas, und das ist vielleicht auch dann diese Sendung ausgestaltet, im Moment, wo auch der professionelle, der abgeklärte Jemand dann doch in seine Weltspezielle Wahl kommt und ein tolles Weihnachtsfest für das Schiff. Er ist an Weihnachten zu Hause, er ist an Bord und zwar mit einem Schlepper. Und seine Freundin Carina Meyer kann uns genau sagen, wie das gefallen ist. Und du hast es so gesehen. Bei den 22 Jahren in der Nordsee und 13 Jahren. Nee, was für Aufgaben hat er denn so gehabt? Er ist Schiffsmechaniker und zuständig auf den Wachen und das Kunden in der Schule. Und haben Sie ihm gestellt, dass Sie Geld haben müssen? Nee, das geht erst nach einer Woche. Was wir alle machen wollen. Was essen kann man da womöglich anders Kontakt halten über Smartphones? Also meistens aber Kontakt über WhatsApp, man soll auch ab und zu mal telefonieren, aber gerade wenn es von Hamburg nach England geht, da sind wir auch mehrere Tage, wo es dann da kein Kontakt gibt und dann weiß man schon, wann irgendwelche Dokumente geraten. Gar nicht so einfach, alles. Thank you. Und hier ist das Hotel sogar. Und auch hier. Kennt ihr das Hotel? An Bord, in diesem Fall ist es aber Gruß an Bord. Wen möchten Sie denn zu Weihnachten grüßen? Ja, ich möchte persönlich meine Familie und Freunde auf jeden Fall grüßen. Das ist natürlich unsere Sorge. Wir machen auch einen Feierkammern an den Sportfest angebunden und natürlich viel die Arbeit an der Uni. Ja, Sport und Weihnachtsgemeinden verheiratet sich in einer Party ändert. Das ist jetzt nicht eine klassische Familienessen, wo niemand nur der Hobbit hat, sondern hier wird eben der große Familienerwerb im Namen der Besatzung, dass man eben zusammen feiert. Und auch für die Crew ist ein festliches Essen, das ist ein festliches Schnitt unserer Crewette. Und so wird es auch dort eben mal mehr gehen, dass dann die Weihnachtstage anstehen. Ja, danke, das ist von der Anina Volk und Frau Kapitän Michael Langosch. Herzlichen Dank. Und bei Schluss an Bord haben wir nicht nur die großen Seefahrer, sondern mitunter auch alle nur kleiner. Jetzt ist Matthias Langendorf neben mir. Er ist quasi mit seiner Frau untergekommen. Da haben wir drüben ein paar Segler, die segeln schon. Was sind die und was verletzen Sie mit Namen? Wer sind die Segeljungs? Ja, die Segeljungs, das sind vier Jungs aus Bad Tölz, die sich gefasst haben, dass sie in Watten-Abi einfach mal was anderes machen wollen und zwei Jahre um die Welt segeln. Und haben sich ein Boot gekauft, das ist die Alpha, und da sind sie gestartet aus Fehmarn und sind jetzt die klassische Route in den Atlantik runtergesegelt, sie sind jetzt auf den Kanal und setzen jetzt einen großen Sprung über den Teich an. Die haben viel Spaß und das Schöne ist, die haben sehr viele tolle YouTube-Videos und Podcasts und man kann das wunderbar nachverfolgen und hat damit sehr, sehr viel Spaß. Wir freuen uns auf die Adressen von Fehmarn. Einfach Segeljungs googeln, da findet man das auf YouTube, da findet man das im Internet, kein Problem. Und noch was spezielle Grüße denn? Ja, einfach Michi, Benson, Tim und Tom, die machen das total geil und weiter so toll. Ich habe mich hier noch ein paar Grüße gemacht, bei Ruth an Nord, die tatsächlich in Deutschland Brandtabee verwendet. Ich habe eigentlich das eben ja seit 20 Jahren. Also ist ja das Gute, wenn man sich das zusammenschiebt. Frauen sind doch immer noch erzogen auf See oder in Seefahrtsverbund berufen. Wir haben ja gerade eine von den Kindern mal gehört, aber es ist eine tolle Ausnahme. Ich weiß jetzt keine genaue Statistik, aber ich schätze mal weniger als 1%, zumindest in den Offiziersrängen von Frauen. Und deshalb gab es damals die Idee, sich zusammenzuschließen, um sich auch besser zu vernetzen, auszutauschen, so wie es eben nautische Kameradschaften bei den Männern zusammenkommen. Und auch um gewisse, ich sag mal, typische Erlebnisse, die Frauen, die man sonst haben, vielleicht auch mal auszutauschen. Wenn man das weiter von dort, in welcher Ordnung das ist, wenn man das weiter von dort ist? Einerseits ein bisschen Wohnung, nach Hause, zur Familie, zu den Lieben, aber andererseits auch den Bündnis, uns nett zu machen an Bord. Und wir haben meistens gekippelte weiter zu. Natürlich einmal ganz herzlich unsere Frauen, die dabei, dass sie zu sehen sind, Kapitänin Pirti Jessen auf der Mitte Lea und Inka Kossmann auf der Colombo Express. Und dann außerdem wollen wir auch nochmal einen Mann grüßen, das ist ja auch Dr. Eva Schulz, die hier hingesetzt. Das ist nämlich ihr zweimaliger Täufer, der hat zweimal mit ihr die Körper drauf gemacht. Das müssen wir jetzt tun. Also wir grüßen auch nochmal ganz herzlich den Köpfchen in die Köder aus der Katze an Augustin irgendwo in Südamerika. Herzlichen Dank. Und an Bord sind auf dem Hamburger Hafen hier noch ein gutes Mein letzter Segel war mein Vater und jetzt möchte ich einen Freund grüßen, der gerade verheiratet ist, Andreas Loh. Er lebt auf den Philippinen, aber er ist jetzt natürlich wieder auf einem Schiff und sonst wieder auch unterwegs aus einer Hamburger Reederei, die auch sehr gut für ihren Seeleuten ist. Und ich grüße den Andreas ganz, ganz herzlich und besuche ihn gern wieder auf den Philippinen. Bei uns ist Oliver Schmitz verpasst und er hat auch mit. Ja, als Reisejournalist und Chefredakteur von Kühnersberg Kreuzfahrt und mein Ruf geht hinaus in die heilige Nacht an die RCDS Resolut, Das ist ein Kreuzfahrtschiff, das viele von uns vielleicht noch als Hanseatic von Hapag-Lloyd kennen werden. Und ich grüße dort ganz herzlich Romana Calvetti, das ist die Hoteldirektorin. In der Antarktis sind Sie unterwegs, wo sicherlich weiße Weihnachten sind. Romana, ich weiß, ihr leistet dort Großartiges. Ich freue mich sehr darauf, bald bei euch mitzufahren und wünsche euch heute am Heiligabend alles Liebe und alles Gute. Ich freue mich sehr gerne, dass Melvin Lorenzen bei uns Managerin bei der Flugzeug 5 ist und dann auch die Suche macht. Ich möchte natürlich ganz, ganz herzlich unsere Krone Kehle anreißen, dass die Flugzeug und der Flugzeug 2 irgendwie bald in der Karibik sind, auf Mosquito Island und wahrscheinlich bald ein Beachpark zu hinter sich hat und jetzt versuchen, weihnachtliche Stimme und die Passagiere zu erzeugen. Ich möchte das gerne auf Englisch machen, damit ihr das auch verstehen kann. Und zu all the members on board, ich leite ein Flugzeug 2. And to all crew on board big ships, small ships, and all ships on the ocean. May the peace and joy your Christmas brings always be with you and your family. Merry Christmas and a happy new year. Always sharing as common. Meine Damen und Herren, das Flügel klappt in Weihnachten, ziemlich der Einwirkung des Unterabendens, sehr schöne Weihnachtsgeschichte, mein Vater hat gerade gesehen, das gibt es nämlich tatsächlich, ein Segel des Klassenzimmers von der Hermann Liebschule auf Spiekerhof. Einige der Eltern, dieser segelnden Schülerinnen und Schüler sind hier bei mir. Ich begrüße nacheinander vorbei, vorletzten, Frau Klammerfeld, Herrn Nass, Herr Stichling und Herr Steger, herzlich willkommen. Bevor wir zu den einzelnen Wiesen kommen, wo ist das Schiff gerade? Also wirklich ein richtiges Segelschiff, wo die Platte ist oder nicht? Kann ich mir das vorstellen? Es sind für uns auch die Schüler an Bord. Und wir sind in der Also wir sind jetzt seit ungefähr 2 Monaten. Das sind bis jetzt ungefähr 500.000 Seemeilen, also 10.000 Kilometer. Und mittlerweile 4 Jahre und 6 Platten. Okay, das war eine großartige Idee, aber die Idee ist nicht nur großartig, die gibt es auch schon seit ganz vielen Jahren. War das eigentlich ein großer Verhandlung? Das machen wir auch in der Schule? Also die Reise ist die 26. Das ist natürlich schwer, ja, wahrscheinlich auch sehr, weil wir wieder diese Erfahrung haben. Man braucht ein bisschen Kinder alle halten, aber keine Schwer ohne unseren Sohn Weihnachten zu feiern, wir vermissen ihn sehr. Seine Schwester, Frau Lotte und ich und auch unser Hund, wir vermissen ihn, dass er heute nicht dabei sein kann. Frau Balk, ihn müssen wir heute Abend grüßen. Ich grüße die Schüler Max Reimer, Lin Shi Shen, auch Patrick genannt, Severin Erlen und dann den Mathe-, Physik- und Sportlehrer und Projektleiter an Bord Alex, Alexander Gebhardt aus Münster und aus der Crew Christian Lehmann und dann natürlich meine Tochter Johanna Elisabeth. Frau Leslie, jetzt geht's weiter. Ja, also ich grüße zunächst den Kapitän Norbert Kori, dann die Schüler Jonathan Rother, Lorin Weigand und Justine Trapschuh. Sie von Diana Mutter, soll ich dir sagen, deine Cousine Anna ist am 5.12. nach uns zur Welt gekommen. Darüber hinaus grüße ich Finn Ranke und meine Tochter Bianca. Frau Schlammerzell, was gibt's zu Ihnen? Ich grüße Inja Lehnert und Aaron Ende, Miriam Brunja, Michi, den tollen Biolehrer und meine Tochter Locke. Und ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten, herzlich willkommen bei 30 Grad und denken uns. Herr Lass, jetzt geht's los. Ich grüße ganz herzlich Marlies Bolli, Hannes Hillmann, Phil Spannheimer, dann von der Crew Gerhard Palles und Norbert Buchbauer und natürlich mein Sohn Nostos. Frohe Weihnachten euch in der Karibik. Herzlichen Dank, Herr Schmetzling. Ja, hallo, ich möchte gerne grüßen Jakob Koller, Florentina Fjo Gerlach, Sava Pavlovic, Nathalie Moritz, die Lehrerin für Geschichte, Politik und Erdkunde, sowohl das Crewmitglied Ulrich Uli Tetzner und unseren Sohn Tom. Und viel Spaß mit und genießt es. Herr Steger, jetzt kommen Ihre Grüße. Ja, last not least, ich grüße Leon Chen. Ich grüße Robin Albers, Tom Kastenlied, Claudia Pengel, das ist auch eine Lehrerin, Frau Froh, den Robert Felsen und meinen Sohn Max. Wann sind Sie denn wieder zu Hause? Sie sollen Anfang 2 in Bremerhaven wieder nach Hause kommen. Noch ein bisschen Strecke durchgestehen. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ganz wunderbar. Come gather a tree. die drei Minuten 23. Komm an, komm, du tust mir dein Pferd wunderschön. Geh von mir dahin und komm bei mir. Wir kannst du stoßen, du kannst dich zu verlieren. Lachen und Riesen, kannst du dich verlosen. Die Verwendung kommt mehr hin. Tod und Wächter, dann hörst du aus dem Leben. Sind wir mit dem Riesen jung, so ist das Ziel. Die Verwendung. Die auch alle grüßen wollen vom Transozean. Da begrüße ich zum einen Carsten Matthias, schön, dass Sie da sind, Marlene Frisch und dann habe ich noch Bergfrisch. Transozean, was machen Sie da genau? Transozean ist ein sehr, sehr großer Segelverein, möglicherweise der größte in Deutschland, mit über 4.500 Mitgliedern, der sich darum kümmert, dass Leute zu See kommen. Und wir betreiben ein Stützpunktnetz über die ganze Welt mit 276 Stützpunkten. Also wir bieten den Hochseeseglern ein weltumspannendes Netz von Freunden. Das hat auch schon ein paar Mal geholfen. Ja, selbstverständlich. Zum Beispiel haben wir Stützpunktleiternetz und da können natürlich alle Segler hinkommen, nicht nur Transozean-Segler, sondern alle Segler, wenn sie irgendwelche Probleme haben, Unterstützung brauchen, Ersatzteile brauchen. Aber vor zwei Jahren war das, da wurde ein Nacht vermisst und es ging dann über unser Stützpunktnetzwerk. Wir haben das in den sozialen Medien verteilt und haben dann weltweit nach der Yacht gesucht. Das war in der Gegend von Kapern und die Yacht wurde dann auch gefunden. Also Stützpunktleiternetz ist sehr beliebt. Wir sind 50 Jahre alt und das ist eigentlich sozusagen. Wir sagen also immer unser Tat, wir sind aber das Verein. Frau Fischer, stellen Sie fest, dass in der Vorweihnachtszeit da mehr zu tun ist als sonst? Naja, es sind natürlich viele unterwegs, auch über Weihnachten, die segeln die Welt rund. Und die wollen wir natürlich nicht vergessen und die wollen wir heute grüßen. Sie haben lange Listen mitgebracht. Wer fängt an? Also ich habe von Pagana zwei von diesen Schützpunktleitern exemplarisch grüßen. Einer davon den Montevideo, dann von Jorge. Und bleiben wir in Südamerika, der südlichste Punkt, den wir haben, kurz über Kapern in Ushuaia, da ist Roxana. Da möchte ich zwei wissen, dass die Wege nach Geppetto, das sind Sascha und Bernd Gabröle mit Kindern Julius und Manon, die sind gerade auf einer 17-monatigen Atlantikrunde, die sind gerade vor ein paar Tagen nach 18 Tagen Überfahrt aus Andalusia angekommen, zusammen mit der Segeljacht Enmo. Darüber hinaus möchte ich noch Lennart Borkusen wissen, der ist besonders gut bei Lennart, der ist jetzt 19 Jahre alt, hat im Sommer Abitur gemacht und sitzt zusammen mit seinem Freund Valentin auf einer Atlantikrunde und sitzt zurzeit in Kap Verden und wartet auch da auf den großen Sprung. Auch da verwünscht an die Anjama. Ein paar Grüße nochmal an Segler, die unterwegs sind. Also die würden einem jetzt nicht so leid tun, weil das ist ein selbstgewähltes Schicksal, dass sie unterwegs sind. Wie gesagt, zum ordentlichen Seemann. Ein Gruß an die Dorita in zurzeit Kapstadt, an die Chulugi aus Bremerhaven zurzeit in Madagaskar und an die Nadir, die vor Rio de Janeiro vor Anker liegt. Wir haben noch zwei hier, das ist die Morada, also die Deutsche und die Albischa aus Wien, die sind gerade auf dem Weg zu den Galapagos-Inseln. Aber wir haben auch ein paar Grüße mitgebracht. Das liegt uns sehr am Herzen, nämlich die Yacht, von der wir gleich was sagen, hat von Einhand die Welt umsegelt, ist letztes Jahr als erste Frau Einhand durch die Nordwestpassage gesegelt und befindet sich jetzt auf der sogenannten Long Route Einhand und nonstop um die Welt. Wir begrüßen die Segeljacht De Hai mit der mehrfachen Tirol-Preisträgerin Susanne Oberkörfi, die am 6.12. nach vorne gesegelt hat und sich jetzt im Südatlantik befindet. Marlene hat von dir Grüße mitgebracht. Okay, wir haben Kontakt mit Susanne über Kurzwelle und sie hat mir ihre Weihnachtsgrüße geschickt. Aus dem Südatlantik möchte ich meine herzlichen Grüße senden und euch einen guten Start ins neue Jahr wünschen. Die Umrundung von Kap Horn klappte erst 3 Tage nach dem geplanten Nikolaustag, denn wir bekamen einen echten Hornblauer. Aber Neal schlug sich wunderbar und ohne Schäden. Nun sind wir nach einem halben Jahr auf See wieder glücklich im heimatlichen Atlantik angekommen. Meine besonderen Grüße gehen an die Segler und Seeleute auf hoher See und an das tolle Team von Transocean. Und auch für Ihr Applaus. Danke für Ihre Grüße. Thank you. wunderbare Mann, Isabella Rapp, der Last Night Nemo Band. Vielen Dank. Vor mehr als 100 Jahren, genauer gesagt im Jahre 1911, lief in Hamburg die Firmenausbau Peking bei Blum und Fortcom Stapel. Nach einer bewegten Geschichte soll sie im kommenden Jahr wieder in Hamburg liegen. Das ist ein Thema, das nicht nur in der Hansestadt viele mit Spannung verfolgen. Bei uns ist Carsten Jordan vom Hamburger Hafenmuseum. Herr Jordan, die Peking, wie weit ist es denn mit der... Ja, die Peking ist jetzt wieder ausgetopft worden, liegt im Wasser, ist also wieder schwimmfähig. Und jetzt werden gerade die Masten überholt, es werden die Docks wieder eingebaut und sie ist auf einem guten Wege, bald wieder in Hamburg anzukommen, aber eher in 2020. Hoffentlich zum Hafengeburtstag. Sie ist etwas teurer geworden, aber es ist auch wirklich, es lohnt sich. Also die Mühe ist das wert. Das hört sich an, ein Schmuckstück im Hamburger Hafen. Wo wird die Peking liegen? Können Sie uns das sagen? Ich als Leiter vom Hafenmuseum, Hamburger Hafenmuseum, bin da natürlich ein bisschen parteiisch und würde mich sehr darüber freuen, wenn sie bei uns vor Anker gehen würde. Wir haben auch so schon sehr konkrete Pläne und am authentischen Ort liegt sie natürlich auch am besten, besser als an einem anderen Ort, wo vielleicht schon gar nicht mehr so authentischer Hafen zu sehen ist. Aber noch ist nichts entschieden. Das ist noch nicht ganz final entschieden, aber es würde natürlich am besten passen, wenn sie im Hansa-Hafen liegen würde. Ja, dann lieben mögen Sie Hamburg grüßen. Ich würde ganz gerne die Seeleute der Hamburg Süd grüßen, die jetzt zur Weihnachten auf See sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Seeleute auf allen Weltmeeren, wir schalten jetzt um nach Leer in den Kulturspeicher zu Andreas Kuhn und Jessica Schlage. Die beiden haben auch viele Gäste, die Grüße übermitteln wollen. Aus dem Duckdarm mitten im Hamburger Hafen neben dem Containerterminal Waltershof verabschieden sich Birgit Langhammer und Uke Bandixen. Und wir möchten uns auch bedanken beim gesamten Team, bei Burger Jansen, bei Thomas Herter, bei Philipp Neumann, bei Andreas Lenius, die für die Technik zuständig waren, an unser Aufnahmeteam, André Lande, Nadja Lorenz und Karin Buchsdorf, an Helene Montag, die den Duckgarten so schön weihnachtlich geschmückt hat, an Isabella Rapp, Lars Hansen, Micha Schumann, Wolfgang Zimper, Boris Eglers und Lars Lusinek. Vielen Dank. Und ein Dankeschön an unseren Redakteur Wolfgang Heilemann. Herzliche Grüße an Sie alle aus dem Hamburger Hafen. Eine gute Fahrt und eine glückliche Heimkehr. Gruß an Wolf geht gleich weiter aus Leer aus dem Kulturspeicher und ab 23 Uhr dann mit den Briefen und vielen Mails, die uns erreicht haben, also den schriftlichen Grüßen an Bord. Und verabschieden sich Uke Van Nixon und Birgit Langhammer. Dankeschön an Birgit Langhammer und Uke Bandixen nach Hamburg und hallo und herzlich willkommen hier in Leer aus dem Kulturspeicher direkt am Museumshafen im wunderschön geschmückten, weihnachtlich dekorierten Leer. Ganz toll, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Es gibt ja kaum einen Tag, der so sehr mit Familie und den Liebsten verbunden ist, wo man eigentlich seine Zeit mit denen verbringen will, die einem wirklich nah sind, wie Weihnachten, wie Heiligabend. Und wenn man dann schon nicht gemeinsam mit dem Liebsten im Wohnzimmer sitzen kann und am Tannenbaum so möglichst an den Abend begehen kann, dann gibt es die Gelegenheit, zumindest im Herzen und in Gedanken einander nah zu sein und Grüße rauszuschicken in die Weitenwelt. Und das wollen wir heute tun. Am Mikrofon sind Andreas Kuhn und Jessica Schlage. Ja, schön, dass wir wieder heute Abend gemeinsam feiern können, dass wir den Heiligen Abend gemeinsam begehen können und dass wir tatsächlich diese Brücke schlagen zwischen den Menschen, die jetzt ganz, ganz weit weg sind und denjenigen, die in Leer in Niedersachsen leider nicht mit ihren Liebsten feiern können. Gerade in der heutigen Zeit ist es wirklich wichtig, dass man zusammenhält, dass man beieinander ist und wir haben vor allem auch tolle Musik, natürlich wie immer, von unserem Shantycore unter Leitung von Jan Bonn. Wir singen unser Shantycore und wir haben heute ein ganz besonderes Trio hier, nämlich das Anne Fleur Schott-Trio mit Clemens Klusen und Ralf Hinsmann. Wieso bloß den beiden? Und Anne Fleur. Und ich denke, dann wollen wir beginnen mit ein wenig Musik, bevor wir dann auch in die ersten Interviews einsteigen. Viel Spaß jetzt mit dem Bingsumer Shantycore. Hier mit Gruß an Bord aus der Stadt Leer, wo wir wieder einmal sehr, sehr herzlich empfangen worden sind. Und das liegt daran, dass es hier eine tolle Bürgermeisterin gibt und dass es hier ein ganz tolles Team gibt, das diesen wunderbaren Abend immer vorbereitet. Bürgermeisterin ist Beatrix Kuhl. Schönen guten Abend, Frau Kuhl. Guten Abend, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, wir freuen uns auch, in Ihrer wunderbaren Stadt zu sein, in Leer zu sein. Wie war das Jahr für Leer? Wie war das Jahr für Sie als Bürgermeisterin? Wir haben viele Touristen empfangen können dieses Jahr und es war wirklich, dass es viele Menschen gibt, die diese Stadt auch besuchen. Das Besondere in Leer ist natürlich die Altstadt, die hier erhalten ist, was die Lage hier am Wasser, mit dem Museumshafen, mit den Schiffen, die wir hier liegen haben, aber natürlich auch die Kombination mit der Fußgängerzone und mit der Einkaufslage. Wir sind Einkaufsstadt Nummer 1 in Leer und von daher verbinden wir Tradition mit Moderne und das spricht viele Menschen an, so dass wir eben tatsächlich 2 Millionen Tagestouristen haben, aber Menschen, die uns, wir haben 200.000 Übernachtungen im Jahr, Menschen, die uns tatsächlich auch für Feuer besuchen und ihren Urlaub hier verbringen. Welche Rolle spielen die Reedereien für Sie? Ja, die Räder sind natürlich ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor bei uns in der Stadt. Natürlich sind das Gewerbeeinnahmen, aber wir haben auch geholfen, eine Insel, eine Teilinsel, eine Halbinsel mitzuentwickeln, die Nesse. Wir haben dadurch einen ganz modernen Wohnungskomplex erhalten, da ist viel von den Rädern investiert worden. Aber das, was ich immer herausragend finde, ist vor allen Dingen die Internationalität, das Flair, was wir durch die Räder und deren Gäste und deren Kunden erhalten haben. Das macht das Besondere hier in Leer aus, diese Internationalität, die eben diese Stadt dann auch sehr modern macht. Nun ist ja der Weihnachtsmarkt leider schon vorbei. Das ist in diesem Jahr ja wieder ganz schnell gegangen. Man freut sich immer ewig drauf auf so einen Weihnachtsmarkt und dann am 24. Februar verschließen ja die meisten Weihnachtsmärkte. Also Leer ist im Grunde auch eine Stadt, die man im Winter und im Sommer gleich genießen kann. Ja, wir haben ja 2 Weihnachtsmärkte, möchte ich mal sagen. Wir haben einen großen Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone, der von der Werbegemeinschaft und den Schaustammern gemeinsam veranstaltet wird mit Unterstützung der Stadt. Aber wir haben vor allen Dingen auch am Sonntag im Weihnachtsmarkt der Achterdewart. Der findet noch am Sonntag statt und es ist immer rappelvoll, weil so viele Menschen den Besuch haben, das hat sich schon angesprochen. Es stehen viele attraktive Verkaufsstände da, es gibt etwas zu essen und es sind dort die Ehrenamtlichen, die das gestalten und das ist eine ganz besondere Atmosphäre auf dem Telekomaus, der immer kommt und die Kinder dann beschenkt. Das ist einfach eine Reise wert. Und ein besonderes Gericht ist Speckendicken, habe ich mir sagen müssen. Das gibt es aber jetzt auch nicht aus Silvester, ne? Essen Sie das auch manchmal gern? Ja, Speckendicken ist eine Tradition in Ostfriesland, wie, sag ich mal, Gruß an Bord hier in Leeren. Und Speckendicken esse ich natürlich auch. Und Speckendicken backe ich auch mal, aber das tue ich dann nur auf der Terrasse, weil es riecht ganz fürchterlich sonst im Haus. Es hat eine enorme Köstlichkeit mit Speck und mit ganz viel Mitwurst. Und selbstverständlich mache ich das und ich esse es für mein Leben gerne. Vielen Dank, Beatrix Kuhl, Bürgermeisterin der Stadt Leer. Und weiter geht's jetzt mit Musik, Weihnachtsmusik von unserem Trio, das heute bei Gruß an Bord hier in Leer mit dabei ist. Clemens Krusen, Ralf Klitzmann und Anna Fleur Schoff mit einem wunderbaren Weihnachtslied, Jingle Bell Rock. Das ist jetzt gleich mal so ein bisschen noch in etwas tänzerische Weihnachtsmusik wird. Ich habe mich zu den Tisch gesetzt zu Johann und Ingrid von Schwarzenberg aus Emden und Herrn von Schwarzenberg, Sie wollen Ihre Schwiegertochter grüßen, Ihre Angehende. Das würde ich schon mal als ganz gutes Zeichen deuten. Die ist wahrscheinlich schon in der Familie aufgenommen, schon längst. Ja, das ist sie natürlich schon längst. Also, liebe Lisa, du bist an Bord der Zalando Express von Hapag-Lloyd auf dem Weg von China nach in die USA. Wahrscheinlich seid ihr schon in Los Angeles, so ganz genau wissen wir das noch nicht. Einen ganz besonders lieben Gruß von deinem Henning natürlich, der heute Abend hier nicht in Leer sein kann, weil er morgen und übermorgen wieder seinen Dienst auf einem der Schiffe des Lotsbetriebsvereins Bremerhaven macht. Und deshalb sind wir hier. Also einen besonders lieben Gruß von Henning und dann Gruß von Rieke und Gerrit aus Hannover. Und zuletzt von uns, von Joko und mir aus Emden an dich. Wir wünschen dir und der Besatzung der Colombo Express ruhige, friedliche Weihnachten und dann natürlich für das neue Jahr alles erdenklich Gute, viel Gesundheit und ein erfolgreiches Jahr. Wissen Sie dann so ein bisschen, wie an dort gefeiert wird der Colombo Express, wo Ihre angehende Schwiegertochter Dienst tut über Weihnachten? Also sie ist ein Familienmensch und ihr ist Weihnachten sehr wichtig. Sie hat vieles geschmückt, wir haben schon Bilder gesehen aus der Messe und die Räumlichkeiten und ihre Kammer natürlich sowieso. Da ist ringsum und überall Weihnachten, Lichterketten und Schmuck, wo es nur geht. Und da sind wir sehr froh, dass wir das sehen können. Aber ihr fehlt natürlich die Familie. Das ist so. Und damit sei sie ja aber ganz herzlich gegrüßt. Und eine Frage noch, wann ist Heirat? Steht das denn schon? Am 21. Juni. Im kommenden Jahr. Ganz herzlichen Dank, Johann und Ingrid von Schwarzenberg aus Emden. Die Grüße sind rausgegangen an Inka Kossmann aus die Colombo Express. Und wir hören Musik vom Bingo Marschanti Chor wie Nacht an Land. Schon zurückblicken auf das Jahr, auch wenn es jetzt noch etwa eine Woche lang sein wird. Auch natürlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, der DGZRS. Sprecher ist Christian Stiebeldey. Schönen guten Abend, Herr Stiebeldey. Moin. Sagen Sie uns doch mal, das Jahr war ja wahrscheinlich für Sie auch ein richtig heißes Jahr. Wir hatten einen derart heißen Sommer, wir hatten teilweise auch richtig dicke Stürme. Was war da so los auf dem Meer? Hatten Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders viel zu tun? In der Tat, wir haben schon im Herbst gezählt und sind da schon auf über 2000 Einsätze gekommen. Das ist so der Wert, den wir am Jahresende eigentlich in den letzten 10 Jahren immer haben. Aber den hatten wir jetzt schon per Ende Oktober. Es waren etwa 100 Einsätze mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres schon zu dieser Zeit. Wo war es besonders schön? Das kann man regional gar nicht so sagen. In der Ostsee war entsprechend mehr zu tun. Ein Grund für diese hohe Einsatzzahl ist nämlich tatsächlich die sehr lange Wassersportsaison. Und der Wassersport ist in der Ostsee vermehrt zu Hause im Vergleich zur Nordsee. Haben Sie eigentlich immer noch genug Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Ich weiß, dass viele das über Jahrzehnte machen, weil es Ihnen eine Herzensangelegenheit ist. Kommt da eigentlich immer genug Nachwuchs nach, dass man das Gefühl hat, okay, wir können auch sicherstellen, dass weiterhin Menschen, die in Seenot geraten, von uns gerettet werden können? Wir haben noch keine Einsätze erlebt, wo wir eine Mannschaft nicht zusammenbekommen hätten. Aber gleichwohl ist trotzdem richtig, dass wir das auch haben müssen für diese Aufgabe. Sie ist nach wie vor mit einer großen Faszination verbunden und wir freuen uns immer, wenn neue Leute dazukommen. Wir haben in diesem Jahr eine Station gehabt in Gelting an der Ostsee, die 7 neue Menge Trainees bekommen hat. Wir hoffen, dass das dann auch einige Seenotretter werden, nach einer Probezeit entsprechend. Und das sieht ganz gut aus, aber das ist regional auch oft verschieden. Wenn eine große Stadt in der Nähe ist, ist natürlich auch mehr Einwohnerschaft da, um in Frage zu kommen und sich zu bewerben. Wir haben aber auch ländliche Regionen, wo wir genauso ein Rettungsboot stationiert haben, wo es entsprechend schwieriger ist, eine Mannschaft zusammenzubekommen. Was müssen denn diejenigen mitbringen, die Menschen retten wollen, auf See retten wollen? Vor allem Leidenschaft und die Liebe zur Seefahrt, die glaube ich alle hier heute im Saal. Das ist das Wichtigste und Vorortnähe für freiwillige Seenotretter natürlich ganz entscheidend, denn die freiwilligen Kollegen, 4/5 unserer Mannschaften, die nicht ständig an Bord leben, auf den kleineren Schiffen, auf 2/3 unserer Flotte, das Rückgrat unseres Einsatzes, die werden so alarmiert, wie man das von freiwilligen Feuerwehrleuten erkennt. Ist es denn so, dass die jetzt eine besondere Flexibilität, was die Zeit angeht, an den Tag legen müssen? Ich höre vorhin, heute sind ja auch wieder einige bei Ihnen im Einsatz, die normalerweise vielleicht auch lieber mit ihren Familien feiern würden. Und das gilt wahrscheinlich ja auch für andere Feiertage, Ostern, Pfingsten oder so. Also sind das auch Mitarbeiter und Mitarbeiter, die sagen müssen, ja, das ist für mich so wichtig, dass ich auch an solchen Tagen bereit bin, Dienst zu tun? Tatsächlich sind heute 90 von unseren 180 Festangestellten auf Wache an Bord, gehen ihren ganz normalen Dienst. Sie leben und arbeiten rund um die Uhr an Bord. Aber von den über 800 Freiwilligen ist natürlich die Hälfte mindestens auch in Rufbereitschaft. Auch an solchen Tagen wie Heiligabend. Die Seefahrt kennt keine Pause und für Seenotretter gilt das ganz genauso. Es sind eigentlich immer Menschen da draußen unterwegs, die ihr Geld da draußen verdienen. Ob das die große Schifffahrt ist, ob das Lotsen sind. Irgendwas bewegt sich immer und da kann natürlich auch was passieren, auch an solchen Tagen wie heute. Nun ist es ja so, dass Sie nur von Spenden leben. Das ist vielen Menschen ja gar nicht bekannt, dass sie tatsächlich jedes Jahr Spenden einladen müssen. Und davon werden ja auch relativ teure Schiffe nicht nur gebaut, sondern dann eben auch in Einsatz genommen. Wie war das im Jahr 2018? Können Sie sagen, war das ein finanziell gutes Jahr? Haben Sie neue Schiffe in Dienst genommen? Haben Sie vielleicht andere auch ausgemustert? Richtig ist, wir haben 60 Rettungseinheiten, die durchschnittlich 30 Jahre im Dienst stehen. Das bedeutet nach Adam Riese, dass wir jedes Jahr 2 neu bauen und in Dienst stellen müssen. Und sie sind relativ teuer, weil wir sie nicht aus dem Katalog kaufen können, sondern weil wir sie selbst entwickeln für sehr besondere Einsatzbedingungen. Es gilt auch zum Satz rausfahren, wenn andere reinkommen, der wird oft mit den Seenotrettern verbunden. Und deswegen ist diese hohe Technik eben auch die Lebensversicherung für unsere Menschen da draußen. Und einer, der schon seit 50 Jahren immer dann rausfährt, wenn andere reinkommen, der sitzt auch heute mit bei uns im Kreis. Günther Inking ist aus Hohemansiel zu uns gekommen. Und Herr Inking, Sie sind wirklich seit 50 Jahren Seenotretter. Herzlich willkommen erstmal. Ja, schönen Dank, dass ich hier sein darf. Also ich bin jetzt seit 50 Jahren Seenotretter und habe tatsächlich so mit der Boote mitgekriegt. Sie sind tatsächlich, glaube ich, auch schon als kleiner Junge, waren Sie fasziniert davon, was Sie Ihre jetzigen Kollegen da immer machen, wenn die rausfahren. Können Sie so ein bisschen beschreiben, was hat Sie damals wirklich so begeistert, dass Sie sagten, das möchte ich auch? Ja, das habe ich immer so beobachtet. Ich bin auch so Kind vom Hafen, sage ich mal, und wenn die rausführen, das hat mich immer fasziniert. Dann habe ich immer gedacht, Mensch, dann möchte ich zu gut fahren. Und seitdem sind Sie ehrenamtlich dabei, sind inzwischen Vormann auf der Station und ja lange Jahre auch Berufsfischer gewesen. Das war eben ja Ihr Job, den Sie neben der ehrenamtlichen Tätigkeit hatten. Und ich könnte mir vorstellen, da haben Sie auch mitbekommen, wie schwierig das manchmal ist, auch wie brenzlig das eben auch werden kann, ganz leicht. Haben Sie selber auch in Situationen kommen, wo Sie dann eben auf Hilfe von anderen angewiesen waren? Ja, selbstverständlich. Also ich habe immer Respekt gehabt vor dem Wasser. Also da war ich immer recht vorsichtig. Und trotzdem hat es mich auch schon mal erwischt, dass die Kollegen mich reingeschleppt haben auf meinem Schiff. Das ist schon passiert, ja. Und wenn Sie andere mal reinschleppen mit dem Schiff, sind ja jetzt seit 5 Jahrzehnten da ehrenamtlich dabei. Was sind das so für Situationen und wie begegnen Ihnen die Leute auch, wenn Sie dann sie sehen und wahrscheinlich wahnsinnig froh sind, dass da jemand kommt und hilft, ne? Natürlich, wenn Sie jetzt die Seenotleitung anrufen und wir kriegen dann Bescheid und wir fahren los, dann sind die natürlich erleichtert, wenn das Notfallboot kommt. Und die Leute, die sitzen ja in Not, also die warten ja, dass jemand kommt. Und wenn wir dann kommen, ist das schon eine große Freude für die. Herzlichen Dank. Von der DGZRS Günther Inken und Christian Stiepeldey. Und übrigens, 2 ehemalige deutsche Rettungskreuzer, die sind gerade vor einigen Wochen in Uruguay angekommen, werden den dortigen Seenotrettern sicherlich gute Dienstleister, könnte ich mir vorstellen. Hatten womöglich auch schon den einen oder anderen Einsatz hinter sich. Das werden wir später in der Sendung noch erfahren. Denn mit Jorge Viena von der uruguayischen Seenotrettungsgesellschaft werden wir später noch telefonieren. Du könntest schon zur Sonne treiben, rein auf den Weg. Haben Sie erkannt, aber einige auch nicht. Welche Sprache war das? Niederländisch. Niederländisch, direkt um die Ecke von dir. Beginnen ja die Niederlande. Freundschaftlich verbunden. Und du bist auch in den Niederlanden groß geworden, ne, die Anne-Fleur? Richtig. Meine Mama kommt aus den Niederlanden, mein Papa ist Deutsch. Und beide haben sich kennengelernt in Amsterdam. Und dort bin ich tatsächlich geboren. Und, was ich immer sehr gerne dazu sage, ich bin geboren auf einem Hausboot. Was ich sehr passend finde zu dieser Sendung. Das heißt, du hast auch ein ganz besonderes Gefühl für das Wasser. Fährst du auch heute noch manchmal an die Boote oder bist du manchmal auf großen Schiffen auch engagiert? Richtig, Andreas. Ich bin regelmäßig auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs als Sängerin. Unter anderem auf der AIDA bin ich eigentlich in jedem Winter unterwegs. In Sarenwin und Triller da für die Seegäste und für die Seeleute. Wenn jemand so wie du jetzt auf einem Hausboot zumindest Teil seines Lebens erwacht hat, wird man dann trotzdem noch seekrank? Ich bin tatsächlich bei der letzten AIDA-Fahrt ganz schön seekrank geworden. Aber ich merke schon, dass ich das ganz gut aushalten kann und ab und zu meine Reisetablette, die macht möglich, dass man das dann auch nicht so doll merke. Und sobald ich dann auf der Bühne stehe und am Singen bin, dann merke ich sowieso nicht mehr. Sie hören Gruß an Bord aus dem Kulturspeicher in Leer. Und keine 500 Meter entfernt von hier, da hat die Hochschule Emden-Leer einen Campus. Der ist wirklich direkt in der Altstadt gelegen. Und zu der gehört auch der Fachbereich Seefahrt, die Seefahrtschule Emden-Leer. Und von dort ist jetzt bei uns Jürgen Görken. Herzlich willkommen erstmal. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ein freundliches Willkommen für Sie. Man kennt sich wahrscheinlich in Leer. Herr Görken, die Seefahrtschule hat eine Geschichte von über 160 Jahren. Die Sendung Gruß an Bord in diesem Jahr 65. Und ich glaube, tatsächlich Ihnen auch schon von Kindesbeinen an vertraut, ne? Ja, tatsächlich habe ich das als Kind gehört. Und da gab es, glaube ich, noch Radio Notreich, wenn ich noch... Sie sind richtig informiert, genau, da werden wir später auch noch drüber sprechen. Wir haben nämlich noch Kollegen vom ehemaligen Nordreichradio hier. Ja, jedenfalls hatte das gedacht, dass man dann wirklich mal in Leer landet, einen maritimen Bezug kommt und ja, jetzt hier interviewt wird. Und das danach kann ich ja mal dazu sagen, für alle, die das jetzt ja auch nur hören und nicht sehen, Sie sind quasi mit der nächsten Generation gleich hier. Ihre Tochter Emma sitzt auf dem Schoß. Emma, bist du auch schon mal Schiffsverkehr tätig? Sie schüttelt den Kopf. Oh, das werden wir vielleicht drin, Herr Göken, oder? Mal gemeinsam Boot fahren? Das machen wir auf jeden Fall, oder? Bei dem Hafen gibt es mehrere Möglichkeiten. Da gibt es kleine Ausflugdampfer und da können wir mal mitfahren. Das ist doch schon mal ein guter Neujahrsvorsatz. Wenn wir heute auf die Arbeitswelt gucken im Bereich Schifffahrt, Seefahrt, die hat sich ja stark verändert, genau wie in anderen Branchen auch. Und da reagieren natürlich Sie auch als Ausbildungsstätte darauf, zum Beispiel, indem Sie zwar weiterhin die Nautik so als Kernkompetenz mit vermitteln, aber inzwischen eben auch andere Studiengänge noch neu oder neuer mit im Angebot haben. Welche denn zum Beispiel, in welche Bereiche geht das denn inzwischen hinein? Hier in Leer und Umgebung heißt es Seefahrtschule. Wir sind ein Hochschulstandort und unser Fachbereich heißt neuerdings Fachbereich Seefahrt und maritime Wissenschaften. Und das sagt eben schon, dass wir mehr wissenschaftlich ausgerichtet werden in der Zukunft oder sein werden in der Zukunft. Und dazu kommt noch, dass wir ein maritimes Technikum wahrscheinlich in 2 Jahren auf dem Campus fertig haben. Und die Studiengänge heißen auch etwas anders jetzt, sie sind international aufgestellt. Wir haben den Studiengang Nautik und Seeverkehr. Dann haben wir den Studiengang jetzt auf Englisch, weil wir international uns mehr aufstellen wollen. Was würden Sie denn sagen? Was sind das für Eigenschaften, für Interessen, die man heute braucht, wenn man sich interessiert, dafür im Bereich Seefahrt zu arbeiten? Der junge Mensch guckt natürlich, er guckt in die Zeitung, er guckt auf die Statistik und weiß eben, möglicherweise wird er auf dem Schiff vielleicht nicht ein Crewmitglied werden, aber dafür wird er halt im technischen Bereich im Schiff oder um das Schiff herum benötigt werden. Und man darf auch nicht vergessen, dass wir natürlich auch im Offshore-Bereich tätig sind. Das heißt, dass wir einerseits natürlich das Schiff im Fokus haben, aber andererseits natürlich auch uns um Optimierung von Plattformen kümmern. Und dafür braucht es eine ganze Menge Know-how. Natürlich maritimes Know-how, das wir im Hause haben, das können wir dort einsetzen. Und ich denke, dass wir dort auch zukünftig ganz gut aufgestellt sind. Und das Know-how, das kann natürlich einerseits theoretisch vermittelt werden vor Ort, aber andererseits natürlich gibt es immer auch die Praxissemester, wo die Studenten rausfahren auf die See. Und immer auch über Weihnachten sind Studenten auf Schiffen unterwegs im Praxissemester. Und da würde ich Ihnen doch gerne auch nochmal das Wort überlassen, dass Sie da ein paar Grüße rausschicken an die Studenten auf See. Ja, also das mache ich ganz gerne, weil das Praxissemester ist extrem wichtig für uns. Das gehört natürlich zum Studieninhalt dazu. Und deshalb nutze ich die Gelegenheit, um allen Studierenden an Bord, natürlich auch der Crew und dem Kapitän, alles Gute zu Weihnachten zu wünschen und dass sie eine gute Feier an Bord haben, dass sie gut ins neue Jahr kommen und vor allem, dass sie gut und sicher nach Hause kommen. Herzlichen Dank. Jürgen Gülten von der Seefahrtsschule Emden-Wehr. Und wir hören noch einmal Musik, dürfen uns noch einmal freuen auf das Trio um Anne Fleur Soch mit Santa Baby. Santa baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fun I next year I could be just as good if you check out my Christmas list. Santa baby, I want a yacht and really that's not a lot. Been an angel all year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, there's a thing I really do need, the deed to a planted of mine, Santa cutie, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, fill my stocking with a duplex and set, sign your ex on the land. Come and trim my Christmas tree with some decorations bought at Tiffany. I really do believe in you, so let's see if you do believe in me too. Santa baby, forgot to mention one little thing. Hurry, I don't mean on the phone, Santa honey, and hurry down the chimney tonight, and hurry down the chimney tonight, oh hurry, tonight. Agnes und Gerhard. Bad Ulfeld aus dem Landkreis Leer sind bei mir und wollen grüßen, rausschicken, gleich an zwei Personen. Frau Ulfeld, wollen Sie einmal erzählen, wer ist denn heute auf hoher See? Also das ist unser Sohn Gerd Harm Ulfeld, der ist auf der Santa Catarina im östlichen chinesischen Meer unterwegs. Er ist am 1. September eingestiegen und er kommt Ende Januar wieder nach Hause. Zufällig ist ein Kollege, der mit ihm die Ausbildung begonnen hat, Paul Pulke, ist mit ihm an Bord und somit sind die beiden nicht ganz alleine. Es ist sowieso eine nette Besatzung, also das ist schon ganz toll. Wie ging es denn Ihnen als Mutter, als Sie erfahren haben, Ihr Sohn sagte, Mensch, ich fahre zur See? Ja, das konnten wir uns eigentlich gar nicht erklären, aber unser Schwiegersohn ist Lotse und der hat ihn wohl infiziert. So kam das in der Familie, also keine Seefahrerfamilie bisher? Nein, eigentlich überhaupt nicht, nein. Wir haben Immobilienfrau und eigentlich haben wir gedacht, da machen wir ganz was anderes, aber nein. Und er ist ja richtig weit weg im ostchinesischen Meer. Haben Sie irgendwie was von ihm gehört in letzter Zeit oder ist das ganz schwierig, da auch Kontakt zu haben? Wir sind über WhatsApp miteinander verbunden, auch an Bord ist eine ganz gute Verbindung und wir telefonieren ganz oft miteinander. Das ist ganz toll. Es ist dann das erste Mal tatsächlich, dass Sie Weihnachten alleine feiern oder dass Ihr Sohn eben auf hoher See ist? Das ist das zweite Mal. Letztes Jahr war er da und da haben wir auch gegrüßt, seine Kollegen an Bord. Aber jetzt ist er wirklich weg und er kommt nicht nach Hause. Nutzen Sie gerne die Gelegenheit, Ihrem Sohn und auch dem Freund Ihres Sohnes nochmal zu sagen, was Sie loswerden möchten, Grüße rüber zu schicken. Oh ja, ich denke, Sie haben sich auch ein paar Notizen gemacht, damit nichts vergessen wird. Ja, lieber Gerd Harm und lieber Paul, wir grüßen euch hier aus Ostfriesland und wir wünschen euch einen schönen Heiligabend und ein gutes neues Jahr und mögen alle eure Wünsche in Erfüllung gehen. Und wir hoffen, dass ihr gesund wieder nach Hause kommt. Und ich glaube, die Rose, die da spürbar ist, die können ganz viele Leute hier im Raum teilen. Ganz herzlichen Dank, Agnes und Gerhard Ulfert aus dem Landkreis Leer. Sie hören die Sendung Gruß an Bord hier aus dem Kulturspeicher. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Moment, in dem auch spürbar wird, wie das möglich ist, über so viele Seen mal eine Verbindung herzustellen und sich nahe zu fühlen. Das ist ein ganz schöner Moment. Kein Gruß an Bord ohne Lore Prahm. Die ist eigentlich immer dabei bei Gruß an Bord von der Reederei Hammer und Prahm. Frau Prahm, immer noch Schreckschiffe unterwegs in Ihrer Reederei. Wie war das Jahr 2018? Gut. Wir haben wirklich sehr viel Glück, indem wir eine Firma haben, Karl Mayer und Co. aus Wischhafen, der die Schiffe redet und Crew kriegt und so weiter. Und die machen eine gute Arbeit. Sie haben sechs Schiffe laufen. Gibt es da eigentlich irgendein Schiff, das Sie so besonders gerne ja, auch mal sehen oder das Sie manchmal auch selber vielleicht noch mal besuchen? Es gibt ja eins, das über Ihren Namen trägt. Ne? Ja, als das Schiff im Bau war, hat mein Mann gesagt, also wir haben ein Schiff im Bau und es ist Zeit, dass es einen Namen bekommt. Und das letzte Schiff war für Hamann und dieser wird für Prahm. Und wenn du so Prahm bist, dann haben wir ein Namen für das Schiff. Also ich grüße die Besatzung unserer Schiffe, die Erich Hamann, Walter Hamann, Lore Prahm, Ebert Prahm, Rebecca Hamann und Selene Prahm. Wir grüßen euch und wünschen euch gesegnete Weihnachten und ein gesundes, glückliches 2019 und eine gute Heimkehr. Und für euch und für eure Lieben daheim. Ich möchte ganz kurz auf Englisch, weil die Crew auch aus den Philippinen kommt, also nicht die Offiziere, aber die andere Mannschaft. We wish you very nice holidays on board. I'm sure you will enjoy them because we want the crew to be happy, to have a good meal and nice decoration on board. And that has worked all these years. And we wish you and your families, wherever all you are, a good health and a happy 2019. Janne Petersen und Frau Petersen, Sie sind sowohl in offizieller Funktion hier als auch ganz privat, kann man glaube ich so sagen. Würden Sie uns einmal erzählen, was ist Ihr Beruf? Ich bin angestellt beim Lotsbetriebsverein, das ist ein von der Bundeslotsenkammer gegründeter Verein mit vier Außenstellen in Kiel, Elken, Cuxhaven und Bremerhaven und bin in der Zentrale in Hamburg beschäftigt und bin dort für Personal zuständig. Das heißt, wenn Sie jetzt in der Zentrale in Hamburg sind, im Lotsverein, sind Sie früher aber auch auf anderen Meeren unterwegs gewesen, kennen das zu Seefahren auch aus anderer Perspektive? Ja, tatsächlich. Ich bin oft mit meinem Vater mitgefahren, der fährt seit über 40 Jahren zu See, seit über 25 Jahren als Kapitän bei der Reederei Hartmann, also in der Hartmann-Gruppe für die Reederei Intership Navigation. Und da hatte ich des Öfteren die Gelegenheit, tatsächlich mitzufahren. Und da ahnen wir natürlich schon, wo dann der private Bezug auch herkommt, denn andererseits wollen Sie natürlich gerne die Kollegen grüßen vom Lotsverein, aber eben tatsächlich auch Ihren Vater. Sie sagen, 40, 50 Jahre fährt er schon zur See. Das heißt, Sie als Kind haben das natürlich wahrscheinlich auch öfter miterlebt, wie das ist, wenn Papa dann an Weihnachten nicht da ist. Gab es da Möglichkeiten, sich auch über Weihnachten trotzdem auszutauschen? Es gab ja nicht immer Möglichkeiten, aber es ist natürlich sehr viel bequemer und komfortabler geworden. Wir kommunizieren tatsächlich auch über WhatsApp und E-Mail und ab und zu telefonieren wir mal. Früher kann ich mich erinnern, dass wir Faxe geschrieben haben und auch tatsächlich noch per Schneckenpost kommuniziert haben. Wissen Sie aus Erzählungen von Ihrem Vater, wie das für ihn eigentlich war, wenn er über die Feiertage weg war? Hat er irgendwie es sich gemütlich gemacht, hat er was mitgenommen von der Familie, um diese Zeit irgendwie dann doch so ja, im Herzen mit ihnen zu verbringen? Er nimmt jedes Mal, wenn er sie fährt, ein Stofftier mit. Und das hat er auch dieses Mal mit. Nächstes Jahr wird er aufhören, zur See zu fahren, so ist jedenfalls die Planung. Und ja, er versucht sich das gemütlich zu machen, aber es ist natürlich nur begrenzt möglich. Also so richtige Weihnachtsstimmung kommt natürlich irgendwie gerade in warmen Gefilden nicht so richtig auf. Und man versucht das natürlich, die feiern oft mit einem Barbecue, zusammen mit den philippinischen Besatzungsmitgliedern. Aber ich glaube, es ist schon sehr anders als zu Hause. Wissen Sie denn, wo Ihr Vater gerade unterwegs ist? Ja, er ist auf dem Weg nach Singapur, er ist in Afrika eingestiegen, an der Westküste von Afrika und ja, ich denke Anfang Januar werden die in Singapur sein. Im Namen des Vorsitzenden und aller Außenstellen grüße ich heute alle Mitarbeiter des Bootsbetriebsvereins. Ganz besonders herzlich grüßen wir die Kollegen, die die Weihnachtstage an Bord verbringen und somit unserer Aufgabe, den ständigen Versetzdienst der Lotsen aufrechtzuerhalten, nachkommen. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihren Einsatz. Wir wünschen fröhliche Momente, leckeres Essen und ein glückliches und gesundes Jahr. Wir möchten es aber auch nicht versäumen, uns ganz herzlich bei den Familienmitgliedern der Mitarbeiter zu bedanken, die heute zum Teil ihre Liebsten ernähren müssen. Und wir grüßen auch diese sehr herzlich. Auch Ihnen ein besinnliches Fest und ein frohes neues 2019. Ich persönlich schließe mich nur mit Grüßen an meinen Vater an, der sich auf einem Bulkcarrier befindet, auf dem Weg nach Singapur. Lieber Papa, sei lieb gegrüßt. Dir und deiner Crew ein schönes Weihnachtsfest. Alles Gute für das neue Jahr. Wir freuen uns auf deine Rückkehr. Und wir hören Musik vom Bingo Mar Shanty Chor, Weihnacht achter Sieg.